Пчелы стыкнули у тебя. Yeah, it's a good spot. Du wolltest dir deine Arbeitsplätze, ihr seid. Ja. Aber was gehört hier? Nach Hause. Ah, nach Hause. Dann will ich eine Moskere? Lieber. Ja, ein Wetter. Nee.